Hörübung zu Kapitel 4, Abschnitt A. Thema: Die Schlafschule für jedermann. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim heutigen Gesundheitsmagazin Praxis. Es geht, wie schon beim letzten Mal angekündigt, um das Thema Schlafen. Für alle, die Probleme mit dem Schlafen haben oder etwas über den Schlaf und seine Folgen wissen wollen, wurde am Bezirksklinikum Regensburg ein neues Konzept entwickelt, genannt die Schlafschule für jedermann. Bei uns zu Gast ist Sigrid Rieger, Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin, die sich seit langem mit dem Thema Schlaf und Schlafstörungen beschäftigt und vor kurzem einen Artikel über die Schlafschule in den Regensburger Nachrichten veröffentlicht hat. Frau Rieger, viele Leute leiden unter Schlafstörungen. Was sind die Ursachen und was kann man dagegen tun? Nun, das sind gleich mehrere Fragen auf einmal. Zunächst muss man erstmal feststellen, dass Schlafstörungen nicht gleich Schlafstörungen sind. In der Schlafmedizin werden 80 verschiedene Formen von Schlafstörungen unterschieden. Diese 80 Formen wiederum lassen sich grob in 4 Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sind die Ein- und Durchschlafstörungen. Die zweite Gruppe ist die Tagesmüdigkeit. Dann haben wir noch die Gruppe der Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus. Und die vierte Gruppe stellen sogenannte schlafgebundene Störungen dar, wie zum Beispiel das Schlafwandeln, das Zähneknirschen oder Albträume. Und all diese Arten von Schlafstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. Wenn beispielsweise jemand unter Einschlafstörung leidet, hat das oft psychische Gründe. Bei übermäßiger Tagesmüdigkeit dagegen gibt es meist eine körperliche Ursache. Darf ich gleich hier mal nachfragen? Leide ich unter Tagesmüdigkeit, wenn ich ab und zu tagsüber mal müde bin? Nein, das sicher nicht. Wenn Sie nur ab und zu müde sind, weil Sie abends zu lange ferngesehen haben oder weil Sie aus Ärger über Ihren Chef mal schlecht geschlafen haben, brauchen Sie sich noch keine Sorgen zu machen. Wenn Sie sich allerdings permanent tagsüber müde fühlen, dann sollten Sie mal zum Arzt gehen.